Hause gehen, da seh ich doch so ganz allein ein hübsches Mädchen stehen. Ich war verwirrt, als ich sie sah, mir war's, ich weiß nicht wie, ging zu ihr hin, zog meinen Hut und fragte freundlich sie: Mein Fräulein, darf ich sie am Sonntag wiedersehen? Das wäre wunderschön. Dann würde ich ihnen sagen, dass ich schön sie bin und dass sie reizend sind. Dass ich natürlich traurig bin, wenn sie mir sagen nein, das können sie doch gut verstehen, drum schlagen sie doch ein, auf dass wir uns am nächsten Sonntag wiedersehen. Das wäre wunderschön. Dass sie mich werden kränken, kann ich mir nicht denken, drum sagen sie auf Wiedersehen.